Fünftes Buch. Fünftes Kriegsjahr, 54 vor Christus. Zweiter Übergang nach Britannien. Abfall der Ebronen. Vernichtung von 15 Kohorten. Tod des Treverer-Fürsten Endotiomarus. Erstens eckige Klammer zu im Konsulatsjahr des Lucius Domitius und des Appius Claudius, 54 vor Christus, begab ich mich aus dem Winterquartier nach Italien und befahl den Legaten, denen ich das Kommando über die Legionen übertragen hatte, im Winter möglichst viele Schiffe zu bauen und für die Reparatur der alten Sorge zu tragen. Ich machte ihnen die Bauweise und Form klar. Um sie schneller beladen und rascher an den Strand ziehen zu können, ließ ich sie etwas niedriger bauen als die von uns im Mittelländischen Meer gewöhnlich benutzten. Dies konnte umso eher geschehen, als, wie ich festgestellt hatte, wegen der häufigen Wechsel von Ebbe und Flut dort die Wellen weniger mächtig werden. Für Lasten aber und größere Zugviehtransporte sollten sie ein wenig breiter sein als die in den übrigen Meeren. Sie alle ließ ich als Schnellruderer bauen, wofür ihre Niedrigkeit sehr förderlich war. Alles, was zur Ausrüstung der Schiffe notwendig war, ließ ich aus Spanien heranschaffen. Ich selbst hielt die Gerichtstage in Oberitalien ab und eilte nach Illyrien, weil ich hörte, dass der benachbarte Landstrich der römischen Provinz von den Pyrrhusten durch Einfälle verwüstet werde. Dort angekommen, verlangte ich von den Stämmen Soldaten und befahl deren Sammlung an einem bestimmten Orte. Auf die Kunde hiervon schickten die Pyrrhusten Gesandte zu mir, die mich aufklären sollten, auf Staatsbeschluss sei nichts gegen mich unternommen worden, und ihre Bereitschaft kundtun sollten, auf alle Art und Weise für die Gewalttat Genugtuung zu leisten. Ich vernahm ihre Ausführungen und befahl ihnen, auf einen bestimmten Termin Geiseln zu stellen. Wenn sie meinen Befehl nicht ausführten, würde ich gegen ihren Stamm, so erklärte ich ihnen, zum Schwerte greifen. Als die Geiseln termin- und befehlsgemäß gestellt waren, setzte ich zwischen den Stämmen Schiedsrichter ein, welche den erlittenen Schaden abschätzen und die Buße bestimmen sollten. Zweitens eckige Klammer zu. Als ich dies erledigt und die Gerichtstage abgehalten hatte, kehrte ich nach Oberitalien zurück und begab mich von da zum Heer. Dort angekommen, bereiste ich alle Winterquartiere und fand, dass infolge außerordentlichen Fleißes der Truppen trotz höchsten Mangels an allem ungefähr 600 Lastschiffe der erwähnten Art und 28 Kriegsschiffe gebaut worden und bereits in wenigen Tagen auslaufbereit waren. Ich zeichnete die Soldaten und Arbeitsführer aus, machte meine Absichten klar und befahl, dass alle Schiffe sich im Hafen Iltius sammelten, von dem aus, wie ich wusste, die bequemste, ungefähr 30 Meilen betragende Überfahrt nach Britannien führte. Für dieses Unternehmen ließ ich ein nach meiner Ansicht ausreichendes Truppenkontingent zurück. Ich selbst marschierte mit 4 schlagkräftigen Legionen und 800 Reitern in das Gebiet der Treverer, weil diese weder zur Versammlung kamen, noch dem Befehle sich fügten und, wie es hieß, die rechtsrheinischen Germanen aufwiegelten. Drittens eckige Klammer zu. Dieser Stamm verfügte über die bei weitem bedeutendste Reiterei in ganz Gallien und hatte auch viele Fußtruppen. Er grenzte, wie gesagt, an den Rhein. In ihm stritten 2 Männer um den Vorrang. Indutiomarus und Zingetorix. So wie meine und meiner Legionen Ankunft bekannt wurde, erschien der eine von beiden, Zingetorix, bei mir, versicherte, er und seine Stammesgenossen würden in Gehorsam verharren und niemals die Freundschaft mit dem römischen Volke aufgeben. Er legte mir dar, was bei den Treverern vorging. Aber Indutiomarus traf Anstalten, Reiterei und Fußvolk einzuziehen, die des Alters wegen nicht mehr waffenfähigen im Ardenerwalde in Sicherheit zu bringen, der in ungeheurer Ausdehnung mitten durch das Gebiet der Treverer vom Rhein bis zur Grenze des Remerlandes sich erstreckt, und zum Kriege zu rüsten. Als aber einige Fürsten dieses Stammes, durch des Zingetorix Ansehen bewogen und die Ankunft unseres Heeres in Schrecken versetzt, zu mir kamen und in persönlichen Angelegenheiten mich zu bitten begannen, da sie ja für den Staat nichts tun könnten, schickte Indutiomarus aus Sorge, von allen im Stich gelassen zu werden, Gesandte zu mir. Er habe nur deswegen seine Stammesgenossen nicht verlassen und nicht zu mir kommen wollen, um desto leichter sie in Unterwürfigkeit zu halten. Damit nicht etwa nach Weggang des ganzen Adels das Volk aus Torheit einen Fehler begehe. So sei der Stamm in seiner Gewalt, und er werde mit meiner Erlaubnis zu mir ins Lager kommen und sein und des Stammes Schicksal meiner Gnade anvertrauen. Viertens eckige Klammer zu, obwohl ich durchschaute, aus welchem Grunde Indutirumarus dies vorbrachte und was ihn von seinem gefassten Plan abhielt, ließ ich ihn gleichwohl mit 200 Geiseln zu mir kommen, um nicht nach allen Vorbereitungen für den britannischen Krieg mich gezwungen zu sehen, den Sommer im Gebiet der Treverer zuzubringen. Als die Geiseln gebracht waren, unter ihnen sein Sohn und all seine Verwandten, die ich namentlich verlangt hatte, beruhigte ich ihn und redete ihm zu, ihn gehorsam zu verharren. Nichtsdestoweniger berief ich die Fürsten der Treverer zu mir und gewann sie einzeln für Zingtorix, weil ich wusste, dass dieser das wegen seiner dankenswerten Leistung für mich verdiene, und ich es für ganz besonders wichtig erachtete, dass der Mann bei seinen Stammesgenossen den größten Einfluss ausübe, dessen so tiefe Ergebenheit gegen mich ich kennengelernt hatte. Darüber ärgerte sich Indutiomarus sehr, dass sein Einfluss bei den Landsleuten gemindert wurde, und der Mann, der schon vorher feindlich gegen mich gesinnt war, war darüber umso mehr erbittert. Fünftens eckige Klammer zu, als diese Angelegenheit erledigt war, marschierte ich mit den Legionen zum Hafen Itius. Dort erfuhr ich, dass die 60 bei den Meldern gebauten Schiffe, durch einen Sturm verschlagen, den Kurs nicht hatten halten können und an ihre Auslaufstelle zurückgekehrt waren. Die übrigen fand ich segelfertig und vollkommen ausgerüstet. Dort fanden sich auch die 4000 Mann starke Reiterei ganz Galliens und alle Stammesfürsten ein. Sehr wenige von ihnen, deren Treue gegen mich ich erprobt hatte, wollte ich in Gallien zurücklassen, die übrigen aber gleichsam als Geiseln mitnehmen, da ich während meiner Abwesenheit einen Aufstand Galliens befürchtete. Sechstens eckige Klammer zu, unter ihnen befand sich der Hadua Dumnurix, von dem schon gesprochen wurde. Es stand bei mir fest, dass ich diesen an erster Stelle mitnahm, weil ich ihn als unruhigen Geist, als herrschsüchtig, hochfahrend und in Gallien besonders einflussreich kannte. Es kam hinzu, dass er im Landtag der Hadua behauptet hatte, ihm werde von mir die Königsherrschaft in diesem Stamm übertragen. Darüber waren die Hadua sehr verstimmt, wagten aber nicht, zu mir Gesandte zu schicken, um Einspruch zu erheben oder dies durch Eingaben abzuwenden. Dies hatte ich von meinen Gastfreunden erfahren. Dumnurix gab sich zunächst die größte Mühe, durch Bitten zu erreichen, dass er in Gallien zurückbleibe, weil er, an Seefahrt nicht gewöhnt, das Meer fürchte, und auch weil er, wie er behauptete, durch religiöse Bedenken gehindert werde. Als er sah, dass ihm das hartnäckig abgeschlagen wurde und ihm jede Hoffnung, etwas zu erreichen, genommen war, machte er sich daran, die Fürsten Galliens aufzuwiegeln, einzuschüchtern, sie einzeln sich vorzunehmen und ihnen zuzureden, auf dem Festlande zurückzubleiben. Nicht ohne Grund geschehe es, dass Gallien des gesamten Adels beraubt werde. Mein Plan sei es, die Männer, die vor den Augen Galliens zu ermorden ich noch scheute, sämtlich nach der Überführung nach Britannien zu beseitigen. Bei den übrigen setzte er sein Wort ein und forderte die eidliche Verpflichtung, nur auf gemeinschaftlichen Beschluss zu tun, was nach ihrer Überzeugung im Interesse Galliens liege. Dies wurde mir von mehreren hinterbracht. Siebtens eckige Klammer zu, als ich das erfuhr, glaubte ich, weil ich dem Stamm der Hadua so große Bedeutung beimaß, Dumnurix auf jede mögliche Art in Schranken halten und davon abbringen und, weil ich sah, dass sein wahnsinniges Treiben weitergehe, dafür sorgen zu müssen, dass er nicht mehr und dem Staate irgendwie schaden könne. Als ich 25 Tage in dieser Gegend blieb, der dort einen großen Teil des Jahres wehende Nordwest verhinderte die Ausfahrt, gab ich mir daher Mühe, Dumnurix in Gehorsam zu halten, nichtsdestoweniger aber alle seine Pläne in Erfahrung zu bringen. Endlich bekam ich günstigen Fahrwind und ließ die Fußsoldaten und Reiter an Bord gehen. Während aller Aufmerksamkeit darauf gerichtet war, schickte sich Dumnurix an, ohne mein Wissen mit den Reitern der Hadua vom Lager abzurücken. Als mir dies gemeldet wurde, unterbrach ich die Vorbereitungen zur Abfahrt, stellte alles zurück und schickte einen großen Teil meiner Reiter zu seiner Verfolgung aus mit dem Befehl, ihn zurückzubringen. Für den Fall, dass er Gewalt anwenden und nicht gehorchen sollte, befahl ich, ihn zu töten, in der Überzeugung, dass der Mann in meiner Abwesenheit nicht wie ein Vernünftiger handeln werde, der schon den Befehl des Anwesenden missachtet habe. Als er zurückgerufen wurde, begann er Widerstand zu leisten, sich mit den Waffen in der Hand zu verteidigen und seine Landsleute um Schutz anzuflehen, wobei er häufig ausrief, er sei frei und ein Sohn eines freien Stammes. Befehlsgemäß umringten und töteten ihn unsere Reiter. Die der Hadua aber kehrten alle zu mir zurück. Achtenseckige Klammer zu. Hierauf ließ ich Labienus auf dem Festland mit 3 Legionen und 2000 Reitern zurück. Er sollte die Häfen schützen, für die Verpflegung sorgen, beobachten, was in Gallien vorging, und je nach Zeit und Umständen Entschlussfreiheit haben. Ich stach mit 5 Legionen und ebenso viel Reitern, wie ich auf dem Festland zurückließ, bei Sonnenuntergang in See. Von leichtem Südwind getrieben konnte ich, da gegen Mitternacht Flaute eintrat, den Kurs nicht halten und sah, durch die Strömung weiter abgetrieben, beim Morgengrauen Britannien zur Linken liegen. Dann ruderte ich mit anderer Strömung angestrengt, um den Raum der Insel zu erreichen, wo, wie ich vom vorigen Sommer wusste, es die beste Anlegestelle gab. Hierbei war der Eifer der Soldaten sehr anzuerkennen, die mit ihren schweren Transportschiffen durch ununterbrochenes, angestrengtes Rudern gleichen Kurs wie die Kriegsschiffe hielten. Wir landeten in Britannien mit allen Schiffen um die Mittagszeit. Aber es ließen sich dort keine Feinde blicken. Sie waren, wie ich später von Gefangenen erfuhr, in großen Massen eingetroffen, hatten jedoch, über die große Anzahl der Schiffe bestürzt, den Strand verlassen und sich auf die Höhen zurückgezogen. Es wurden nämlich, die vorjährigen und privaten Schiffe, die der eine oder andere zu seiner Bequemlichkeit sich gebaut hatte, eingeschlossen, mehr als 800 auf einmal gesichtet. Neunteneckige Klammer zu. Ich landete das Heer und suchte einen für ein Lager geeigneten Platz aus. So wie ich von Gefangenen erfuhr, wo die feindlichen Truppen standen, ließ ich 10 Kohorten und 300 Reiter zum Schutz der Flotte am Strand zurück und marschierte um die dritte Nachtwache gegen den Feind, umso weniger um die Schiffe besorgt, weil ich sie am sanft ansteigenden und unbewaldeten Strande vor Anker zurückließ. Die Sicherungstruppe und die Flotte stellte ich unter den Befehl des Quintus Atrius. Ich sichtete nach einem Nachtmarsch von ungefähr 12 Meilen den Feind. Er war mit der Reiterei und den Wagenkämpfern an einen Fluss vorgerückt und begann, von den Höhen herab uns aufzuhalten und sich zum Kampfe zu stellen. Von der Reiterei zurückgeschlagen, versteckte er sich in den Wäldern. Er hatte einen von Natur aus und künstlich befestigten Platz erreicht, den sie schon vorher bei inneren Kriegen, wie es schien, hergerichtet hatten. Denn durch gefällte Bäume waren alle Zugänge versperrt. Er stürmte nur selten aus den Wäldern hervor und suchte uns am Eindringen in das Schanzwerk zu hindern. Aber die Soldaten der 7. Legion bauten ein Sturmdach, trieben einen Belagerungsdamm an die Verschanzung heran, nahmen den Platz und vertrieben den Feind aus den Wäldern. Nur wenige von uns wurden dabei verwundet. Ich verbot aber eine weitere Verfolgung der Fliehenden, weil ich das Gelände nicht kannte und, da bereits ein großer Teil des Tages verstrichen war, die restliche Zeit für die Schanzarbeiten am Lager verwenden wollte. 10. Klammer zu. Am folgenden Tage schickte ich Fußsoldaten und Reiter in 3 Abteilungen zu einem Streifzug aus, die geflohenen Feinde zu verfolgen. Als sie nach einem ziemlich langen Marsch bereits die feindliche Nachhut sichteten, trafen berittene Boten des Quintus Atrius mit der Meldung bei mir ein, dass fast alle Schiffe in der vergangenen Nacht durch einen gewaltigen Sturm schwer beschädigt und gestrandet waren, da weder Anker noch Taue standhielten, noch Matrosen und Steuermänner etwas gegen die Gewalt des Sturmes ausrichteten. So sei infolge des Zusammenpralls der Schiffe großer Schaden entstanden. Elftens eckige Klammer zu. Auf diese Meldung hin ließ ich die Legionen und Reiter zurückrufen und auf dem Marsche Halt machen, während ich selbst zur Flotte zurückkehrte. Was ich durch Melde und schriftlichen Bericht erfahren hatte, fand ich mit eigenen Augen ungefähr bestätigt, jedoch so, dass nach Verlust von ungefähr 40 Schiffen anscheinend die übrigen, freilich nur mit großer Mühe, wieder instand gesetzt werden konnten. Ich kommandierte daher von den Legionen die Pioniere ab und ließ andere vom Festland holen. Labienus gab ich schriftlichen Befehl, mit seinen Legionen möglichst viele Schiffe zu bauen. Obwohl es sehr viel Mühe und Arbeit machte, hielt ich es dennoch für das Zweckmäßigste, alle Schiffe an Land zu ziehen und mit dem Lager in einer Schanzanlage zu verbinden. Zu diesem Zweck brauchte ich ungefähr 10 Tage, wobei nicht einmal bei Nacht die Arbeit der Soldaten unterbrochen wurde. Als die Schiffe ans Land gezogen waren und das Lager hervorragend verschanzt war, ließ ich die gleichen Truppen wie vorher zum Schutz der Flotte und ging selbst an den von mir verlassenen Platz zurück. Als ich dort eintraf, waren hier schon von allen Seiten größere Truppenmassen der Britannie eingetroffen, die auf gemeinsamen Beschluss den Oberbefehl im Kriege Cassivellaunus übertragen hatten, dessen Reich 80 Meilen vom Meer entfernt die Themse von den Seestaaten schied. Dieser lag früher mit den übrigen Staaten in ununterbrochenen Kriegen. Infolge des Erscheinens der Römer aber hatten ihn die Britannie mit der Führung des ganzen Krieges betraut. Zwölftens eckige Klammer zu. Das Innere Britanniens wird von Ureinwohnern bewohnt, die Küste aber von denen, die in kriegerischer Absicht der Beute wegen aus Belgien gelandet, fast alle diese tragen noch die Namen der Stämme, von denen sie abstammen, ehe sie hinkamen, nach der Eroberung dort blieben und Ackerbau trieben. Die Bevölkerungsdichte ist sehr groß. Die sehr zahlreichen Häuser stimmen fast völlig mit den gallischen überein. Der Viehbestand ist bedeutend. Als Geld benutzen sie Kupfer- oder Goldmünzen oder Eisenbarren von bestimmtem Gewicht. Im Binnenland wird Zinn gewonnen, im Küstengebiet Eisen. Aber seine Ausbeute ist gering. Es gibt dort eingeführtes Kupfer, Holz jeder Art wie in Gallien außer Buchen und Tannen. Hasen, Hühner und Gänse zu genießen ist nach ihrer Meinung nicht erlaubt. Gleichwohl halten sie sich weiche aus Liebhaberei. Das Klima ist bei gelinderen Frösten gemäßigter als in Gallien. 13. Eckige Klammer zu. Die Insel bildet ein Dreieck, dessen eine Seite Gallien gegenüber liegt. Der eine Winkel, er liegt in der Landschaft Candium, wo fast alle Schiffe aus Gallien landen, erstreckt sich in östlicher Richtung, der untere in südlicher. Diese Seite umfasst ungefähr 500 Meilen. Die zweite Seite erstreckt sich nach Spanien hin in westlicher Richtung. Auf ihr liegt die Insel Irland, um die Hälfte kleiner, wie man annimmt, als Britannien, aber gleich weit entfernt wie Gallien von Britannien. Mitten auf dieser Strecke liegt eine Insel namens Mona. Außerdem sollen mehrere kleinere Inseln vorgelagert sein. Von ihnen berichteten einige Schriftsteller, dass dort zur Zeit der Wintersonnenwende 30 Tage lang ununterbrochen Nacht sei. Wir konnten darüber durch die Nachfragen nichts erfahren, außer dass wir nach bestimmten Messungen mit der Wasseruhr feststellten, dass die Nächte kürzer sind als auf dem Festland. Die Länge dieser Seite beträgt nach ihrer eigenen Vermutung 700 Meilen. Die dritte Seite liegt im Norden. Ihr ist kein Land vorgelagert, aber die eine Ecke erstreckt sich in der Richtung auf Germanien zu. Diese Seite soll in der Längsrichtung 800 Meilen betragen. So beträgt der Umfang der ganzen Insel 2000 Meilen. 14. Eckige Klammer zu. Von allen Bewohnern sind bei weitem die zivilisiertesten die von Candium, deren Gebiet ganz am Meer liegt. Sie unterscheiden sich in ihren Sitten nicht viel von den Gallien. Die meisten Binnenlandbewohner bauen kein Getreide an, sondern leben von Milch und Fleisch und sind mit Fellen bekleidet. Alle Britannier aber bemalen sich mit Weid, der eine blaue Farbe erzeugt und ihren Anblick im Kampfe umso schrecklicher macht. Sie tragen langes Haupthaar, sind sonst rasiert, außer eben am Kopf und an der Oberlippe. Je 10 oder 12 haben die Frauen unter sich gemeinsam, besonders Brüder mit Brüdern und Väter mit Söhnen. aber die bei ihnen geborenen Kinder gelten als Väter derer, denen zuerst das Mädchen zugeführt wurde. 15. Eckige Klammer zu: Die feindlichen Reiter und Wagenkämpfer stießen im heftigen Kampfe mit unserer Reiterei auf dem Marsch zusammen mit dem Ergebnis, dass wir an allen Stellen die Oberhand gewannen und den Feind in die Wälder und auf die Höhen zurücktrieben. Aber als wir mehrere niedergemacht hatten, drängten wir allzu stürmisch nach und hatten auch einige Verluste. Nach einiger Zeit jedoch, als wir unvorsichtig und mit der Schanzarbeit am Lager beschäftigt waren, brachen die Feinde plötzlich aus den Wäldern hervor und überrumpelten die vor dem Lager auf Posten Stehenden. Ich schickte zwei Kohorten, und zwar die ersten der beiden Legionen, zur Hilfe. Als diese in einem ganz geringen Abstand voneinander in Stellung gegangen waren und durch die neue Kampfesart in Schrecken geritten, machten die Feinde mitten durch sie einen kühnen Durchbruch und zogen sich wieder ohne Verluste zurück. An diesem Tage fiel der Militärtribun Quintus Laberius Durus. Die Feinde wurden, als noch mehr Kohorten zur Hilfe geschickt wurden, zurückgeschlagen. 16. Eckige Klammer zu: Bei dieser ganzen Art des Kampfes, der sich unter den Augen aller und vor dem Lager abspielte, stellte man fest, dass wir Römer wegen der Schwere der Waffen, da wir weder die Weichenden verfolgen konnten, noch Reihe und Glied zu verlassen wagten, einem solchen Feind weniger gewachsen waren. Die Reiter aber kämpften nur unter großer Gefahr, weil die Feinde sogar absichtlich meistenteils zurückwichen und, wenn sie unsere Reiter etwas von den Legionen weggelockt hatten, von den Kampfwagen herabsprangen und zu Fuß in ungleichem Kampf sich massen. Hierzu kam noch, dass sie niemals dicht gedrängt, sondern nur vereinzelt in großen Abständen kämpften, verteilte Posten hatten, sich gegenseitig der Reihe nach ablösten und unversehrte und frische Kämpfer anstelle der Abgekämpften traten. 17. Eckige Klammer zu: Am folgenden Tage nahmen die Feinde weit vom Lager auf den Anhöhen Stellung, zeigten sich nur vereinzelt und forderten Reiter zurückhaltender als am Vortag zum Kampfe heraus. Um die Mittagsstunde aber fielen sie, als ich drei Legionen und die ganze Reiterei unter dem Befehl des Legaten Gaius Trebonius zum Voragieren ausgeschickt hatte, plötzlich über diese Abteilung her, so, dass sie nicht einmal vor den Feldzeichen und Legionen Halt machten. Wir machten einen heftigen Gegenstoß, schlugen sie zurück und hörten nicht eher mit dem Verfolgen auf, bis unsere Reiter im Vertrauen auf Hilfe, sahen sie doch hinter sich die Legionen, die Feinde Hals über Kopf vor sich hertrieben, viele von ihnen niedermachten und ihnen keine Möglichkeit ließen, sich zu sammeln, Halt zu machen oder von den Kampfwagen herabzuspringen. Nach dieser Flucht liefen stracks die von allen Seiten zusammenkommenden Hilfstruppen auseinander, und je nachher kämpften die Feinde niemals mehr mit ihrer gesamten Streitmacht gegen uns. 18. Eckige Klammer zu: Als ich ihren Kriegsplan durchschaute, führte ich das Heer ins Reich des Cassivellaunus an die Themse, die überhaupt nur an einer einzigen Stelle zu Fuß und auch dort nur mit Mühe durchschritten werden kann. Hier sah ich auf dem anderen Flussufer wohlgerüstet feindliche Truppenmassen. Das Ufer aber war durch eingeschlagene zugespitzte Pfähle gesichert, und gleichartige, unter Wasser eingerammte, wurden vom Flusse bedeckt. Ich erfuhr das von Überläufern und Gefangenen, schickte die Reiter voraus und ließ die Legionen unverzüglich folgen. Aber die Soldaten drangen mit so großer Schnelligkeit und zu großem Ungestüm vor, obwohl sie nur mit dem Kopfe aus dem Wasser hervorragten, dass die Feinde dem Angriff der Legionen und Reiter nicht standhalten konnten, die Ufer räumten und flohen. 19. Eckige Klammer zu: Als Cassivellaunus, wie erwähnt, die Hoffnung auf Kampf aufgegeben, den größten Teil seiner Truppen entlassen und nur noch ungefähr 4000 Wagenkämpfer zurückbehalten hatte, belauerte er unsere Marschwege, ging etwas abseits und versteckte sich im unzugänglichen Waldesdickicht. Er ließ in den Gegenden, durch die wir, wie er wusste, marschieren würden, Menschen und Vieh vom offenen Lande in die Wälder treiben und, als unsere Reiter allzu dreist, um Beute zu machen und zu verwüsten, sich über das Land ergossen hatten, die Wagenkämpfer auf den ihnen bekannten Wegen und Pfaden aus den Wäldern hervorbrechen. Sie stießen unter großer Gefahr für unsere Reiter mit diesen zusammen, setzten sie in Furcht und hielten sie dadurch von ausgedehnteren Streifzügen ab. Es blieb nur die Möglichkeit, dass ich verbot, allzu weit von der Marschkolonne der Legionen sich zu entfernen, und dass man den Feinden durch Verwüsten des Landes und Anlegen von Bränden an die Geöfte schadete, in dem Maße, dass Legionssoldaten bei anstrengendem Marsch zu leisten vermochten. 20. Eckige Klammer zu. Inzwischen schickten die Trinovanten, der fast stärkste Stamm dieses Raumes, Gesandte zu mir und versprachen, sich zu ergeben und unserer Herrschaft sich zu fügen. Ihr junger Mann Dubrakius war schutzsuchend zu mir aufs Festland gekommen. Sein Vater war in diesem Stamm König gewesen, aber von Cassivellaunus besiegt worden, während er selbst dem Tode entronnen war. Die Gesandten baten, Mandubrakius vor des Cassivellaunus Nachstellungen zu schützen und zu ihrem Stamm zu schicken, auf dass er die Herrschaft übernehme. Ich befahl ihnen, 40 Geiseln zu stellen und Getreide für das Heer zu liefern, und schickte ihnen Mandubrakius. Rasch führten sie die Befehle aus und sandten die Geiseln in voller Zahl und ebenso Getreide. 21. Eckige Klammer zu. Da die Trinovanten vor allen Übergriffen gesichert wurden, schickten auch die Gelimagner, Segontiaker, Ankaliten, Bibroker und Kassa Gesandtschaften und unterwarfen sich mir. Von ihnen erfuhr ich, dass nicht weit davon der durch Wälder und Sümpfe geschützte feste Platz des Cassivellaunus liege, in den Menschen und Vieh in beträchtlicher Menge gekommen seien. Einen festen Platz aber nennen die Britannier schon eine unzugängliche Waldstelle, die sie mit Wal und Graben sichern. Dorthin pflegen sie dann zu fliehen, um einem feindlichen Einfall auszuweichen. Ich marschierte mit den Legionen dorthin, fand den von Natur und durch Menschenhand befestigten Platz und suchte ihn von zwei Seiten zu bestürmen. Die Feinde verzögerten zwar ein wenig unseren Angriff, konnten ihm aber nicht standhalten und flohen auf einer Seite vom Platz. Dort fand man eine große Menge Viehs. Viele Feinde wurden auf der Flucht ergriffen und niedergemacht. 22. Eckige Klammer zu. Während das hier vorging, schickte Cassivellaunus nach Candium, in diesem am Meer gelegenen Raum herrschten, wie erwähnt, vier Könige, nämlich Zingtor X, Cavillius, Taximagulus und Segofax, boten mit dem Befehl, mit sämtlichen vereinten Truppen das Schiffslager plötzlich zu überfallen und zu stürmen. Bei ihrem Anrücken machten wir einen Vorstoß, hieben viele nieder, nahmen auch den vornehmen Führer Logothorix gefangen und führten die Truppen ohne Verluste zurück. Als Cassivellaunus diese Schlacht gemeldet wurde, schickte er nach so vielen Niederlagen, nach Verwüstung seines Gebietes, vor allem aber unter dem Eindruck des Abfalls der Stämme mit Vermittlung des Atrebaten Commius Gesandte zu mir und unterwarf sich. Da ich beschlossen hatte, wegen der unvermuteten Aufstände Galliens auf dem Festlande zu überwintern, da nur noch ein kleiner Teil des Sommers übrig blieb und ich einsah, dass sich der Aufenthalt leicht in die Länge ziehen könne, befahl ich, Geiseln zu stellen, und setzte die Höhe der alljährlich von Britannien an das römische Volk zu zahlenden Abgaben fest. Cassivellaunus verbot ich streng, Mandubrakius und den Trinovanten Schwierigkeiten zu bereiten. 23. Eckige Klammer zu. Nach Empfang der Geiseln führte Editas Heer ans Meer zurück und fand die Schiffe repariert vor. Ich ließ sie vom Stapel und ordnete an, weil ich eine große Anzahl Gefangener mitführte und einige Schiffe durch den Sturm vernichtet waren, das Heer in zwei Transporten zurückzuführen. Und der Zufall wollte es, dass von so vielen Schiffen trotz so vieler Fahrten weder im vorigen noch in diesem Jahr auch nur ein einziges mit Truppen an Bord ausfiel, während von den übrigen, die nach Landung der Soldaten des ersten Transportes leer vom Festlande mir zurückgeschickt wurden und den 60, die Labienus hatte bauen lassen, nur wenige ihr Ziel erreichten, die übrigen aber ausnahmslos verschlagen wurden. Als ich eine Zeit lang vergeblich auf sie gewartet hatte, belegte ich die Fahrzeuge, um nicht durch die Jahreszeit, die Tag- und Nachtgleiche stand unmittelbar bevor, an der Ausfahrt ganz gehindert zu werden. Dichter, stach bei sehr ruhigem Wetter um die zweite Nachtwache in See, lief beim Morgengrauen ein und brachte so alle Schiffe unversehrt in den Hafen. 24. Eckige Klammer zu. Die Schiffe waren an Land gezogen, und die Gallier hielten in Samarobriva einen Landtag ab. Weil in diesem Jahre in Gallien wegen anhaltender Dürre die Ernte schlechter ausgefallen war, sah ich mich genötigt, anders wie in den vorigen Jahren das Heer in die Winterquartiere zu legen und die Legionen auf mehr Staaten zu verteilen. Eine von ihnen ließ ich unter dem Kommando des Legaten Gallius Fabius in das Gebiet der Morena, eine zweite unter dem des Quintus Cicero in das der Nervier, die dritte unter dem des Lucius Roscius in das der Isovir führen. Die vierte ließ ich unter dem Befehl des Titus Labienus im Gebiet der Reme an der Grenze der Treverae überwintern. Drei legte ich nach Belgien. Diese unterstellte ich dem Quästor Marcus Crassus und den Legaten Lucius Manatius Plancus und Gaius Trebonius. Eine Legion, die ich erst kürzlich jenseits des Po ausgehoben hatte, und fünf Kohorten schickte ich ins Gebiet der zum größten Teil zwischen Maas und Rhein ansässigen und unter der Herrschaft des Ambiorix und Catuvolcus stehenden Ebronen. Diese Truppe stellte ich unter den Befehl des Legaten Quintus Titurius Sabinus und Lucius Arunculeius Cotta. Ich glaubte durch diese Verteilung am leichtesten dem Getreidemangel begegnen zu können. Und doch lagen alle diese Legionen in einem Umkreis von nur 100 Meilen mit Ausnahme der einen, die ich von Lucius Roscius in die friedlichste und ruhigste Gegend hatte führen lassen. Ich selbst beschloss, in Gallien zu bleiben, bis ich Meldung bekäme, dass die Legionen untergebracht und die Winterquartiere befestigt waren. 25. Eckige Klammer zu: In dem Gebiet der Carnuten lebte Tacitius, ein Mann edelsten Geblüts, dessen Vorfahren in seinem Stamme Könige gewesen waren. Diesem hatte ich für seine Leistungen und seine Ergebenheit, in allen Kriegen hatte ich seine besonderen Dienste in Anspruch genommen, in den alten Stand der Väter wieder eingesetzt. Als er bereits das dritte Jahr regierte, ermordeten ihn seine Feinde, wozu sie viele Stammesgenossen in aller Öffentlichkeit anstifteten. Dieser Vorfall wurde mir berichtet. Weil mehr Männer daran beteiligt waren, ließ ich aus Furcht, der Stamm könne auf ihr Betreiben abfallen, Lucius Plancus aus Belgien mit seiner Legion schnell ins Gebiet der Carnuten marschieren und dort überwintern und befahl ihm, diejenigen zu ergreifen und mir auszuliefern, auf deren Betreiben, wie ich erfuhr, Tacitius ermordet worden war. Inzwischen erhielt ich von allen Legaten und Quästoren, denen ich Legionen übergeben hatte, den Bericht, dass man die Winterlager bezogen und diese befestigt habe. 26. Eckige Klammer zu: In diese rund 15 Tage, in denen man die Winterquartiere bezog, reichten die Anfänge der von Ambiorix und Catuvolcus ausgehenden plötzlichen Empörung und des Abfalls. Als diese an den Grenzen ihres Reiches Sabinus und Cotta ihre Aufwartung gemacht und das Getreide ins Lager transportiert hatten, wiegelten sie, durch Boten des Treverers Indutio Marus angestiftet, ihre Stammesgenossen auf, überfielen plötzlich die Holzhäuser und rückten mit großer Streitmacht zum Sturm auf das Lager an. Als wir schnell alarmierten, den Wall besetzten, auf der einen Seite die spanischen Reiter vorschickten und in einem Gefecht siegten, gaben die Feinde das Unternehmen für verloren und zogen ihre Truppen von der Belagerung zurück. Darauf verlangten sie ihrer Sitte gemäß mit Geschrei, irgendjemand von uns solle zu einer Aussprache kommen, sie wollten in gemeinschaftlichem Interesse über etwas sprechen und hofften, dadurch die Streitigkeiten beizulegen. 27. Eckige Klammer zu: Zur Aussprache wurde zu ihnen Gaius Apinius, ein römischer Ritter und Freund des Quintus Titurius, und Quintus Junius, ein Spanier, geschickt, der schon vorher, von mir gesandt, wiederholt bei Ambiorix gewesen war. Ambiorix sprach folgendermaßen zu ihnen: Er müsse für meine ihm erwiesenen Dienste ein wichtiges Geständnis machen. Sei er doch durch mein Eingreifen von den Abgaben befreit worden, die er den Atuatukern, seinen Nachbarn, regelmäßig hätte leisten müssen, und seien ihm doch von mir Sohn und Neffe zurückgeschickt worden, welche, als Geiseln gestellt, die Atuatuker bei sich in Ketten und Banden gehalten hätten. Was er bezüglich der beabsichtigten Stürmung des Lagers getan habe, habe er nicht mit Bedacht oder freiwillig getan, sondern von seinem Stamme genötigt. Seine Herrschaft sei so beschränkt, dass das Volk nicht weniger Recht gegen ihn habe als er gegen das Volk. Nur aus dem Grund sei das Volk in den Krieg getreten, weil es sich der plötzlichen Verschwörung der Gallier nicht habe widersetzen können. Er könne das leicht mit seiner Machtlosigkeit beweisen, da er nicht so weltfremd sei, um sich zuzutrauen, mit seinen Kräften das römische Volk zu besiegen. Es liege vielmehr ein gemeinsamer Beschluss Galliens vor, dieser Tag sei für die Bestürmung aller meiner Winterlage bestimmt worden, damit nicht eine Legion der anderen zur Hilfe kommen könne. Nur schwer hätten Gallien eine abschlägige Antwort geben können, zumal über die Wiedergewinnung der gemeinsamen Freiheit ein Beschluss gefasst worden sei. Da er diese als ein vaterlandsliebender Mann befriedigt habe, könne er jetzt seiner Verpflichtung folgen, die ihm meine Dienste auferlegten. Mit Rücksicht auf unsere Freundschaft bitte er Titorius inständig, daran zu denken, sich und seine Soldaten zu retten. Eine große Schar Germanen sei angeworben und habe den Rhein überschritten. In 2 Tagen werde sie da sein. In ihrer eigenen Hand liege die Entscheidung, ob sie, bevor die Nachbarn es merkten, ihre Soldaten aus dem Winterlager zu Cicero oder Labienus führen wollten, von denen der eine nur ungefähr 50 Meilen, der andere ein wenig weiter entfernt sei. Das aber verspreche er ihnen und bekräftige es eidlich, dass er ihnen sicheres Geleit durch sein Gebiet geben werde. Tue er dies, so handle er im Interesse des eigenen Stammes, weil dieser das Winterlager loswerde, und statte auch mir seinen Dank für meine Dienste ab. Nach diesen Worten entfernte sich Ambiorix. 28. Eckige Klammer zu Abinius und Junius berichteten das Gehörte ihren Legaten. Diese waren über das Unerwartete bestürzt. Obzwar ein Vorschlag des Feindes vorlag, glaubten sie doch, die Sache nicht leicht nehmen zu dürfen. Besonders waren sie dadurch beeindruckt, dass es kaum glaublich war, der unbedeutende und schwache Stamm der Ebronen wage es, aus eigenem Antrieb das Schwert gegen das römische Volk zu ziehen. Daher brachten sie die Angelegenheit vor einen Kriegsrat. Große Meinungsverschiedenheiten brachen unter ihnen aus. Lucius Auruncolius, mehrere Legaten und rangälteste Zenturionen glaubten, man dürfe nicht unüberlegt handeln und nicht ohne meinen Befehl das Winterlager aufgeben. Sie wiesen darauf hin, dass man im befestigten Lager jeder beliebigen Menge Gallier und großen Truppenmassen der Germanen standhalten könne. Das beweise die Tatsache, dass sie den ersten feindlichen Angriff heldenmütig abgewehrt und dem Feinde obendrein noch empfindliche Verluste beigebracht hatten. Inzwischen würden auch aus den nächsten Lagern und von mir Hilfstruppen eintreffen. Schließlich, was sei leichtfertiger und schimpflicher, als auf Anraten des Feindes eine Entscheidung über wichtige Dinge zu treffen. 29. Eckige Klammer zudem gegenüber schrie Titorius, zu spät würden sie handeln, wenn größere Feinde in Assen, verstärkt durch Germanen, erschienen seien oder wenn man eine Niederlage in den nächsten Winterlagern erlitten habe. Nur kurz sei die Zeit zum Überlegen. Er glaube, dass ich nach Italien gereist sei. Sonst hätten die Carnuten nicht den Entschluss gefasst, Tacitius zu ermorden, noch wären die Ebronen, wenn ich anwesend wäre, in solcher Missachtung der Römer gegen das Lager vorgerückt. Er habe nichts den Rat des Feindes, sondern die wirkliche Lage im Auge. Der Rhein sei nahe. Erbittert seien die Germanen über den Tod Ariovists und die früheren römischen Siege. Gallien gäre infolge des Aletinenungemachs, der Unterwerfung unter das römische Volk und des Verlusts ihres früheren Kriegsruhmes. Schließlich, wer könnte sich einbilden, dass Ambiorix sich ohne berechtigte Hoffnung zu einem solchen Plan entschlossen habe? Sein Vorschlag sei aber in doppelter Hinsicht sicher, ohne Gefahr würden sie, falls nicht allzu Schlimmes eintrete, bis zur nächsten Legion kommen. Wenn aber ganz Gallien mit den Germanen gemeinschaftliche Sache mache, beruhe die Rettung ganz allein auf der Schnelligkeit. Welche Aussicht hingegen habe der Vorschlag Cottas und Dirra, die eine andere Meinung als er selbst vertreten? Sei auch bei seiner Befolgung gerade keine sofortige Gefahr zu befürchten, dann ganz sicher aber infolge langer Blockade und Aushungerung. 30. Eckige Klammer zu nach diesem Streit für und wieder rief Sabinus, da von Cotta und den rangältesten Zenturionen scharf widersprochen wurde, setzt nur euren Kopf durch, wenn ihr es wollt. Mit lauterer Stimme, so dass es ein großer Teil der Soldaten hörte, fügte er hinzu, ich bin nicht der unter euch, der am meisten vor der Todesgefahr bebt. Diesen hier werden die Augen aufgehen. Wenn sie ein allzu hartes Los trifft, werden sie dich zur Rechenschaft ziehen. Dabei könnten sie, sofern du nur willst, schon übermorgen im nächsten Winterlager aufgenommen, mit den übrigen zusammen ein gemeinschaftliches Kriegslos tragen. Sie brauchten nicht, verstoßen und verbannt, weit von den anderen durchs Schwert und durch Hunger umkommen. 31. Eckige Klammer zum Mann sprang zugleich vom Kriegsrat auf, umringte die beiden und bat sie, nicht durch Uneinigkeit und Hartnäckigkeit die Lage aufs Höchste zu gefährden. Ungefährlich sei sie, mögen sie nun abziehen oder bleiben, wenn sie nur alle einmütig seien. Dagegen sehe man bei Zwiespalt keine Rettung. Mit Hin- und Herreden dauerte der Streit bis Mitternacht. Endlich gab Cotta erschüttert nach. So siegte der Vorschlag des Sabinius. Laut wurde verkündet, dass man bei Morgengrauen abziehen werde. Den Rest der Nacht schlief niemand, da ein jeder nach seinen Sachen Umschau hielt, die er mitnehmen könne und was er von dem Lagergerät zurücklassen müsse. Im Morgengrauen zogen sie, überzeugt, nicht der Feind, sondern der beste Freund habe ihnen den Rat gegeben, aus dem Lager in einem unendlich langen Zuge mit Riesenmengen Gepäcks. 32. Eckige Klammer zu, als aber die Feinde aus ihrem nächtlichen Lärm und Wachbleiben auf ihren Aufbruch schlössen, legten sie sich in zwei Abteilungen in den Wäldern an einem geeigneten und verborgenen Platz in einen Hinterhalt und erwarteten in einem Abstand von ungefähr 2 Meilen die Ankunft der Römer. Als ein größerer Teil des Heeres in ein Tal hin abgezogen war, da tauchten sie plötzlich auf beiden Seiten des Tales auf und begannen, der Nachhut hart zuzusetzen, die Vorhut am Aufstieg zu hindern und in einem für uns sehr ungünstigen Gelände den Kampf zu eröffnen. 33. Eckige Klammer zu, da verlor Titurius, welcher vorher an nichts gedacht hatte, die Fassung, rannte hin und her und legte die Kohorten auseinander, tat aber selbst dies so ängstlich, dass er völlig den Kopf zu verlieren schien. Das ist ja meistens der Fall bei Menschen, die im Augenblick des Handelns einen Entschluss zu fassen genötigt werden. Cotta dagegen, der daran gedacht hatte, so etwas könne auf dem Marsche zustoßen, und deswegen gegen den Aufbruch gewesen war, tat alles zur gemeinsamen Rettung. Er tat seine Pflicht als Führer, indem er die Soldaten ansprach und beruhigte, so wie die als Soldat im Kampfe. Da beide Führer wegen der Länge des Zuges nur schwer überall persönlich sein und Maßnahmen treffen konnten, was hier und was dort geschehen sollte, ließen sie laut ausrufen, man solle alles Gepäck im Stiche lassen und ein Karree formieren. Wenn auch dieser Entschluss in ähnlicher Lage nicht zu missbilligen war, wirkte er sich doch zum Nachteil aus. Unseren Leuten nahm er die Hoffnung, beim Feinde aber schürte er den Kampfesmut, weil man sah, dass er nur aus höchster Angst und Verzweiflung gefasst worden war. Außerdem geschah, was eintreten musste, dass die Soldaten Reih und Glied verließen und ein jeder, was er für das Wertvollste hielt, beim Tross zu holen und mitzunehmen sich beeilte und allgemein ihr Schreien und Jammern erscholl. 34. Eckige Klammer zu, andererseits fehlte es den Barbaren nicht an Überlegung. Denn ihre Führer ließen im ganzen Heere ausrufen, keiner solle von seinem Platz weichen. Ihnen gehöre sowieso die Beute, und für sie werde alles, was die Römer zurückließen, aufbewahrt. Sie sollten daher daran denken, dass alles vom Siege abhänge. Obwohl unsere Männer sich vorn Führer und vom Glück verlassen sahen, setzten sie doch alle Hoffnung auf Rettung in die Tapferkeit, und so oft eine Kohorte vorstürzte, fielen dort auch viele Feinde. Als Ambiorix dies bemerkte, ließ er verkünden, man solle nur von Ferne schießen und nicht allzu nahe heranrücken, sondern, wo die Römer einen Angriff machten, dort diesem ausweichen und erst, wenn sie sich wieder zu ihren Abteilungen zurückzogen, ihnen dann nachdrängen. 35. Eckige Klammer zu, diesem Befehl befolgten die Feinde genau und zogen sich blitzartig zurück, so oft irgendeine Kohorte aus dem Karree heraus einen Ausfall machte. Die Folge war, dass diese Stelle inzwischen entblößt war und ungedeckt beschossen wurde. Wenn unsere Soldaten dann die Lücke wieder schließen wollten, wurden sie von den ausgewichenen und zunächst stehenden Feinden eingeschlossen. Wollten sie aber die Stelle halten, blieb weder Raum zum Kampfe, noch konnten sie, eng zusammengedrängt, gegen die von einer so großen Übermacht abgeschossenen Spiesse sich decken. Von so vielen Gefahren bedrängt, leisteten sie, aus vielen Wunden blutend, trotzdem Widerstand und ließen sich den langen Tag, es wurde vom Morgengrauen bis zur achten Stunde gekämpft, nichts zu Schulden kommen, was ihrer unwürdig gewesen wäre. Dabei wurden Titus Balventius, der im vorigen Jahre den ersten Manipel geführt hatte, einem tapferen und sehr geachteten Offizier, beide Oberschenkel durch einen Wurfspieß durchbohrt. Quintus Lucanius vom gleichen Range fiel heldenhaft kämpfend, als er seinem eingeschlossenen Sohne Hilfe brachte. Der Legat Lucius Cotta, der sämtliche Kohorten und Zenturien anfeuerte, wurde im Gesicht durch ein Schleudergeschoss verwundet. 36. Eckige Klammer zu, als Quintus Titorius den Ambiorix erblickte, wie er gerade seine Leute antrieb, schickte er unter dem Eindruck dieser Geschehnisse seinen Dolmetscher Gnaeus Pompeius zu ihm mit der Bitte, ihn und seine Leute zu schonen. Darum angegangen, antwortete dieser, wenn er mit ihm sprechen wolle, so stehe ihm das frei. Er hoffe, bei der Menge durchsetzen zu können, was die Schonung der Soldaten angehe. Ihm selbst werde kein Haar gekrümmt werden. Dafür lege er sein Wort ein. Titorius ließ dem verwundeten Cotta mitteilen, sie sollten, wenn er damit einverstanden sei, das Schlachtfeld verlassen und mit Ambiorix verhandeln. Er hoffe, von ihm für sie und die Soldaten Gnade zu erlangen. Cotta wies es von sich, zum bewaffneten Feinde zu gehen. Dabei verblieb er. 37. Eckige Klammer zu, Sabinus befahl den Militärtribunen, die er im Augenblick bei sich hatte, und den ranghöchsten Zenturionen ihm zu folgen. Als er sich Ambiorix näherte und den Befehl erhielt, die Waffen wegzuwerfen, führte er diesen aus und befahl seiner Begleitung dasselbe. Inzwischen wurde er, während man über die Bedingungen verhandelte und von Ambiorix absichtlich ein längeres Gespräch eingeleitet wurde, nach und nach umstellt und dann niedergehauen. Jetzt brüllten die Feinde nach ihrer Sitte laut Sieg, stimmten ein Geheul an, fielen über die Römer her und brachten die Reihen in Unordnung. Dabei fiel Lucius Cotta mit dem größten Teil seiner Leute im Kampfe. Einer von ihnen, der Adlerträger Lucius Petrosidius, schleuderte, von feindlicher Übermacht überwältigt, den Adler in die Verschanzung hinein, kämpfte heldenmütig vor dem Lager und fiel. Mit Mühe und Not hielten die übrigen bis in die tiefe Nacht dem Ansturm statt. Ohne Hoffnung auf Rettung töteten sich dann alle bis auf den letzten Mann selbst. Nur wenige entkamen aus dieser Schlacht, gelangten auf unsicheren Wegen durch die Wälder zum Legaten Titus Labienus ins Winterlager und meldeten das Vorgefallene. 38. Eckige Klammer zu, übermütig über diesen Sieg, ritt Ambiorix sofort mit seinen Reitern ins Gebiet der Atmatoker, seiner Nachbarn. Er unterbrach seinen Ritt weder bei Nacht noch Tag und ließ das Fußvolk folgen. Er schilderte genau die Lage, wiegelte die Atmatoker auf, kam am folgenden Tage ins Gebiet der Nervier und legte ihnen eindringlich nahe, sich nicht die Gelegenheit entgehen zu lassen, sich für immer zu befreien und an den Römern für die erlittenen Gewalttätigkeiten zu rächen. Er berichtete, dass zwei Legaten gefallen seien und ein großer Teil des Heeres vernichtet sei. Leicht sei es, die unter Cicero überwinternde Legion zu überfallen und niederzumetzählen. Hierfür bot er seinen Beistand an. Mit Leichtigkeit bestimmte er durch diese Worte die Nervier dazu. 39. Eckige Klammer zu, sofort schickten sie also Boten zu den Keutronen, Godien, Levakern, Pleumuxiern und Geitumnern, die sämtlich unter ihrer Herrschaft standen, zogen möglichst große Truppenmassen zusammen und eilten unvermutet mit größter Geschwindigkeit zum Winterlager Ciceros, den noch nicht die Kunde von des Titorius Tode erreicht hatte. Auch hier geschah, was kommen musste, einige Soldaten, die, um Holz für die Befestigungsarbeiten zu holen, in die Wälder abgerückt waren, wurden von den plötzlich auftauchenden Reitern abgefangen. Als diese abgeschnitten waren, begannen die Ebronen, Nervier, Atuatuka und die Bundesgenossen und Schutzbefohlenen all dieser, mit großer Übermacht die Legion zu berennen. Die Römer alarmierten schnell das Lager und besetzten den Wall. Dieser Tag wurde nur mit größter Mühe überstanden, weil die Feinde alle Hoffnung auf die Überraschung setzten und das feste Vertrauen hatten, für immer Sieger zu bleiben, wenn sie jetzt siegten. 40. Eckige Klammer zu mir wurde sofort von Cicero schriftliche Meldung geschickt. Es waren für die Überbringer hohe Belohnungen ausgesetzt worden. Da aber alle Wege besetzt waren, wurden die Boten abgefangen. In der Nacht wurden aus dem Baumaterial, welches man zur Verschanzung herangeschafft hatte, mindestens 120 Verteidigungsstürme errichtet. Mit unglaublicher Schnelligkeit wurde fertiggestellt, was noch am Bau zu fehlen schien. Die Feinde zogen am folgenden Tage noch weit größere Truppenmassen heran, bestürmten mit ihnen das Lager und machten den Graben durch Auffüllung passierbar. Die Römer leisteten ebenso wie tags zuvor Widerstand. Das gleiche geschah an den folgenden Tagen. Keine Stunde der Nacht unterbrach man die Arbeit. Nicht den Kranken, noch den Verwundeten gab man Gelegenheit zum Ausruhen. Was zur Abwehr des Sturmes für den nächsten Tag nötig war, wurde in der Nacht bereitgestellt. Vorname durch Feuer gehärtete Pfähle und Wurfgeschosse wurden in Mengen hergestellt. Die Verteidigungsstürme wurden mit Stockwerken versehen, die Zinnen und Brustwehren durch Flechtwerk miteinander verflochten. Selbst Cicero ließ sich, obwohl er von sehr schwacher Gesundheit war, nicht einmal die Nacht zum Ausruhen, so dass die Soldaten von selbst zu ihm kamen und ihn durch Bitte nötigten, sich zu schonen. 41. Eckige Klammer zu hierauf erklärten die Fürsten und Häuptlinge der Nervier, welche irgendwie freundschaftliche Beziehungen zu ihm hatten, sie wollten mit ihm sprechen. Als ihnen die Gelegenheit dazu geboten wurde, brachten sie dasselbe vor, was Ambiorix Titurius gesagt hatte, ganz Gallien stehe unter Waffen, die Germanen hätten den Rhein überschritten, die Winterlager Kasars und der übrigen würden bestürmt. Auch des Sabinus Tod erwähnten sie. Sie wiesen auf Ambiorix hin, um ihre Glaubwürdigkeit zu unterstreichen. Wir täuschten uns, behaupteten sie, wenn wir auch nur die geringste Hilfe von denen erhofften, die an ihrer eigenen Lage verzweifelten. Indessen seien sie gegen Cicero und das römische Volk so gesinnt, dass sie ihnen nur das Winterlager verweigerten und diese Gewohnheit sich nicht einnisten lassen wollten. Von ihnen aus stehe es unseren Soldaten frei, ohne jeden Verlust das Lager zu verlassen und ohne Furcht zu marschieren, wohin auch immer sie wollten. Cicero antwortete hierauf nur, dass es sei nicht Sitte des römischen Volkes, irgendeine Bedingung von einem bewaffneten Feinde anzunehmen. Wenn sie die Feindseligkeiten einstellen wollten, könnten sie sich seines Beistandes bedienen und Gesandte zu mir schicken. Er hoffe, sie würden bei meiner Gerechtigkeit das, worum sie beten, erreichen. 42. Eckige Klammer zu in ihrer Erwartung getäuscht, zogen die Nervier um das Lager einen 10 Fuß hohen Wall und einen 15 Fuß breiten Graben. Das hatten sie aus der Erfahrung der vergangenen Jahre von uns gelernt und wurden darin von einigen Gefangenen unseres Heeres unterwiesen. Da sie aber keinerlei für diesen Zweck geeignetes eisernes Gerät hatten, mussten sie mit den Schwertern die Rasenstücke ausstechen und mit bloßen Händen in den Mänteln die Erde herausschaffen. Daraus konnte man wenigstens einen Schluss auf ihre Zahl ziehen. Denn in weniger als 3 Stunden brachten sie ein Belagerungswerk von 3 Meilen im Umkreis fertig. An den übrigen Tagen stellten sie Belagerungsstürme so hoch wie der Wall, Mauersicheln und Sturmdächer her, in deren Anfertigung die gleichen Gefangenen sie unterwiesen hatten. 43. Eckige Klammer zu am 7. Tage der Belagerung begannen sie bei schrecklichem Sturmwind mit Schleudern glühende, aus knetbarem Lehm geformte Kugeln und glühend gemachte Wurfspieße auf die nach gallischer Sitte mit Stroh gedeckten Hütten zu schleudern. Diese fingen rasch Feuer und übertrugen es bei der Stärke des Sturmes über das ganze Lager. Die Feinde machten sich daran, mit lautem Geschrei, als ob der Sieg schon errangen und sicher sei, die Belagerungsstürme und Sturmdächer heranzuschieben und auf Leitern den Wall zu ersteigen. Aber die Tapferkeit und Entschlossenheit unserer Soldaten war so groß, dass nicht nur keiner den Wall verließ, sondern kaum jemand sich auch nur umblickte und alle mit größter Wut und höchstem Heldenmut kämpften. Und dabei wurden sie von allen Seiten vom Feuer versenkt, von einer riesigen Menge feindlicher Geschosse bedrängt und mussten zusehen, dass ihr gesamtes Gepäck und Gut in Flammen aufging. Dieser Tag war für uns der bei weitem schwerste. Er hatte indessen das Ergebnis, dass an ihm die größte Anzahl Feinde verwundet und getötet wurde, da sich diese unten am Wall zusammengedrängt hatten und die Letzten den Ersten keine Rückzugsmöglichkeit gaben. Als die Feuersbrunst ein wenig nachließ und an einer Stelle ein Belagerungssturm herangebracht wurde und bereits den Wall berührte, zogen sich die Zenturionen der dritten Kohorte zurück, nahmen alle ihre Leute mit und forderten durch Winken und Zurufe die Feinde auf, doch hereinzukommen. Aber keiner von ihnen wagte herüberzukommen. Durch Steinwürfe von allen Seiten wurden sie dann abgedrängt, und der Turm wurde in Brand gesteckt. 44. Eckige Klammer zu: Es dienten in der Legion zwei sehr tapfere Zenturionen, die kurz vor der Beförderung in die höchste Zenturionenstelle standen, Titus Pollo und Lucius Vorenus. Sie hatten fortwährend Streitigkeiten miteinander, wer früher befördert werde, und bemühten sich schon all die Jahre mit höchster Eifersucht darum. Als der Kampf bei den Lagerbefestigungen aufs Heftigste tobte, sagte Pollo: Was zögerst du noch, Vorenus? Auf welche Gelegenheit wartest du noch, deine Tapferkeit zu beweisen? Dieser Tag soll unsere Streitigkeiten entscheiden. Nach diesen Worten verließ er die Deckung und brach in den Feindhaufen, der ihm am dichtesten erschien. Aber auch Vorenus blieb da nicht mehr hinter dem Wall, sondern folgte ihm aus Furcht vor dem Urteil aller. Als nur noch ein kleiner Zwischenraum übrig blieb, schleuderte Pollo seinen Spieß in die Feinde und durchbohrte einen von ihnen, der aus der Masse vorstürmte. Diesen tödlich durchbohrten deckten sie mit ihren Schildern. Alle zusammen schleuderten ihre Geschosse auf Pollo und verhinderten sein weiteres Vordringen. Sein Schild wurde durchbohrt, und sein Spieß blieb im Wehrgehänge stecken. Dieser Umstand verrückte die Schwertscheide und hemmte seine Rechte bei dem Versuch, das Schwert zu ziehen. Behindert, wie er war, umringten ihn die Feinde. Da sprang ihm Vorenus bei und half ihm in seiner Bedrängnis. Sofort wandte sich gegen ihn der gesamte Feindhaufen. Mit dem Schwert kämpfte er im Handgemenge, streckte einen von ihnen nieder und drängte die übrigen ein wenig zurück. Während er allzu stürmisch vordrang, geriet er in eine Bodenvertiefung und stürzte. Dem wieder vom Feinde umringten brachte Pollo Hilfe. Beide hieben mehrere nieder und zogen sich unversehrt aufs ruhmvollste Hinterwall und Graben zurück. So wandelte das Schicksal beide in ihrem Zwist und Wettstreit. Beide Gegner halfen und retteten sich gegenseitig. Man konnte nicht entscheiden, welcher den anderen an Tapferkeit übertraf. 45. Eckige Klammer zu: Je schlimmer die Lage und je furchtbarer der Ansturm von Tag zu Tag wurde, insbesondere deswegen, weil bei der großen Menge schwer Verwundeter die Verteidigung nur noch auf wenige beschränkt war, desto häufiger wurden schriftliche Meldungen und Boten zu mir geschickt. Einige von diesen ergriff man und tötete sie unter Folterqualen vor den Augen unserer Soldaten. Im Lager befand sich ein einziger Nervier aus angesehener Familie mit Namen Vertico. Er war gleich bei Beginn der Belagerung zu Cicero gekommen und hatte ihm die Treue gehalten. Er bestimmte einen Sklaven dadurch, dass er ihm Hoffnung auf Freiheit und Geschenke machte, dazu, mir eine Meldung zu überbringen. Er brachte sie an einem Spieß befestigt glücklich hindurch und gelangte, sich als Gallier unter Gallien unverdächtig bewegend, zu mir. So erfuhr ich von der gefährlichen Lage Ciceros und seiner Legion. 46. Eckige Klammer zu: Diese Meldung empfing ich um die 11. Stunde und schickte sofort einen Boten in das Gebiet der Bellovaker zum Quästor Marcus Crassus, dessen Winterlager von mir 25 Meilen entfernt war. Ich befahl, dass die Legion um Mitternacht aufbreche und schnell zu mir marschiere. Mit dem Boten als Wegführer brach Crassus auf. Einen anderen schickte ich zu dem Legaten Gaius Fabius mit der Weisung, er solle seine Legion in das Gebiet der Atrebaten führen. Durch diese musste ich, wie ich wusste, selbst marschieren. Labienus schrieb ich, er solle, falls er es mit der allgemeinen Lage vereinbaren könne, mit einer Legion an die nervische Grenze rücken. Auf den Rest des Heeres dürfe ich, wie ich glaubte, nicht warten, weil ich etwas zu weit entfernt war. Ungefähr 400 Reiter bot ich aus dem nächsten Winterlager auf. 47. eckige Klammer zu ungefähr um die dritte Stunde durch Vortrupps vom Anmarsch des Crassus in Kenntnis gesetzt, rückte ich an diesem Tage 20 Meilen vor. Ich machte Crassus zum Kommandanten von Samarobriva und gab ihm eine Legion, weil ich dort den ganzen Tross des Heeres, die Geiseln der Stämme, die Staatsakten und alle Getreidevorräte zurückließ, die ich zum Überwintern dorthin hatte schaffen lassen. Fabius beeilte sich befehlsgemäß mit dem Marsche und kam mir mit der Legion entgegen. Labienus hatte inzwischen vom Tode des Sabinus und der Niedermetzelung der Kohorten erfahren. Da aber alle Truppen der Treverer gegen ihn rückten, fürchtete er, wenn er fluchtartig aus dem Winterlager aufbreche, dem Angriff der Feinde nicht gewachsen zu sein, zumal er wusste, dass sie durch den neuerlichen Sieg außer Rand und Band seien. Er meldete mir zurück, wie groß die Gefahr sei, die Legion aus dem Winterquartier zu führen, berichtete den Überfall bei den Ebronen und setzte mich davon in Kenntnis, dass die Treverer mit allen Fuß- und Reitertruppen 3 Meilen von seinem Lager entfernt sich lagerten. 48. eckige Klammer zu. Ich billigte seine Maßnahmen und sah, obwohl ich mich der Hoffnung auf 3 Legionen beraubt und auf nur 2 beschränkt sah, den einzigen Ausweg zur gemeinsamen Rettung in der Schnelligkeit. In Eilmärschen kam ich ins Gebiet der Navier. Dort erfuhr ich von Gefangenen, was bei Cicero vorfiel und wie gefährlich die Lage war. Da gewann ich unter großen Belohnungen einen gallischen Reiter, Cicero eine schriftliche Nachricht zu überbringen. Diese schickte ich in griechischer Sprache geschrieben, damit nicht, falls sie abgefangen würde, unsere Pläne dem Feinde bekannt würden. Wenn er nicht persönlich herankommen könne, solle er, wie ich ihm riet, einen Wurfspieß mit dem am Wurfriemen festgebundenen Zettel in das befestigte Lager hineinschleudern. Auf diesem teilte ich mit, ich sei mit den Legionen unterwegs und würde rasch eintreffen. Ich mahnte, weiter tapfer auszuharren. Aus Furcht vor der Gefahr, schleuderte der Gallier auftragsgemäß den Wurfspieß hinein. Dieser blieb durch Zufall in einem Turme stecken, wurde 2 Tage lang von unseren Leuten nicht bemerkt, am 3. Tag aber von einem Manne entdeckt, herausgezogen und zu Cicero gebracht. Dieser las die Mitteilung, gab sie in einer Versammlung den Soldaten bekannt und löste bei allen größte Freude aus. Hierauf wurde der Rauch von Bränden in der Ferne erblickt, ein Zeichen, das jeden Zweifel an dem Anrücken der Legionen ausschloss. 49. eckige Klammer zu. Als dies die Gallier durch Spätrupps erfuhren, gaben sie die Belagerung auf und marschierten mit allen Truppen, es waren ungefähr 60.000 Bewaffnete, gegen mich. Cicero erbat sich bei gegebener Gelegenheit vom erwähnten Vertico den Gallier, der mir eine Meldung bringen sollte. Er mahnte ihn eindringlich, mit Behutsamkeit und Sorgfalt seinen Weg zu nehmen. Mir meldete er schriftlich, die Feinde seien von ihm abmarschiert und hätten sich mit allen Truppen gegen mich gewandt. Ungefähr um Mitternacht traf diese Meldung ein. Ich gab sie meinen Leuten bekannt und ermutigte sie zum Kampfe. Am folgenden Tage brach ich bei Morgengrauen auf, rückte ungefähr 4 Meilen vor und erblickte jenseits eines Tales und Baches den feindlichen Heerhaufen. Es wäre ein großes Wagnis gewesen, mit so schwachen Kräften auf ungünstigem Geländer zu kämpfen. Zudem glaubte ich, da ich ja Cicero befreit wusste, ganz ruhig in der Schnelligkeit nachlassen zu dürfen. Ich fasste Fuß, schlug in möglichst vorteilhaftem Gelände ein befestigtes Lager auf und verkleinerte es so viel als möglich durch ganz enge Lagergassen. Es war an sich schon klein, für kaum 7.000 Mann, die dazu noch völlig ohne Tross waren, bestimmt. Ich bezweckte damit, von den Feinden zahlenmäßig völlig unterschätzt zu werden. Inzwischen schickte ich Spätrupps in alle Richtungen aus und ließ feststellen, auf welchen Wegen ich am besten das Tal passieren könne. 50. eckige Klammer zu. An diesen Tagen fanden nur unbedeutende Reitergeplänkel am Bache statt, und beide Parteien hielten sich in ihrer Stellung, die Gallier, weil sie noch nicht eingetroffene Verstärkungen erwarteten. Ich in der Absicht, unter Vortäuschung von Furcht die Feinde auf das für mich günstige Gelände zu locken, um diesseits des Baches vor dem Lager zu kämpfen und um, sollte ich das nicht erreichen, nach Erkundung der Wege unter geringerer Gefahr Tal und Bach zu passieren. Bei Morgengrauen rückte die feindliche Reiterei vors Lager und kämpfte mit unseren Reitern. Ich ließ sie absichtlich zurückweichen und sich ins Lager zurückziehen. Zugleich befahl ich, den Befestigungswall auf allen Seiten zu erhöhen, die Tore zu berammeln, bei der Arbeit möglichst viel hin und her zu laufen und erheuchelte Furcht zur Schau zu tragen. 51. Eckige Klammer zu. Durch all dieses verlockt, führten die Feinde ihre Truppen hinüber und ließen sie auf dem ungünstigen Gelände in Stellung gehen. Als wir aber vom Wall gestiegen waren, kamen sie noch näher heran, beschossen das Lager von allen Seiten und ließen durch herumgeschickte Ausrufer verkünden, wenn ein Gallier oder ein Römer bis zur dritten Stunde zu ihnen überlaufen wolle, so könne das ohne Gefahr geschehen. Nachher werde das nicht mehr möglich sein. Und sie unterschätzten uns so sehr, dass einige, obwohl die Tore nur scheinbar durch einzelne Schichten von Rasenstücken versperrt waren, eben weil man anscheinend durch diese Tore nicht eindringen konnte, den Wall mit der Hand einzureißen, andere die Gräben durch Ausfüllen passierbar zu machen begannen. Jetzt ließ ich aus allen Toren einen Ausfall machen, schickte die Reiter vor und schlug die Feinde schnell in die Flucht, so dass überhaupt niemand zum Kampfe sich stellte. Ich ließ viele Feinde niederhauen und zwang alle übrigen, die Waffen zu strecken. 52. Eckige Klammer zu. Ich trug Bedenken, sie weiter zu verfolgen, da sumpfiges Waldgelände kam, und gelangte ohne Verlust auch nur eines Mannes am gleichen Tage zu Cicero. Ich staunte über die errichteten Belagerungstürme, über die Schirmdächer und Belagerungswerke der Feinde. Als die Legion antrat, stellte ich fest, dass fast 9/10 der Soldaten verwundet waren. Aus all diesem konnte ich schließen, wie gefährlich die Lage war und mit welchem Heldenmut man sie meisterte. Ich sprach Cicero die Anerkennung für seine Leistung aus und lobte die Legion. Die Zenturionen und Militärtribuninen, deren Tapferkeit nach dem Zeugnis Ciceros ich als hervorragend erkannt hatte, sprach ich einzeln persönlich an. Über den Tod des Sabinus und Cotta erfuhr ich von den Gefangenen Näheres. Am folgenden Tag berichtete ich in Appell über den Vorfall und beruhigte und ermutigte die Soldaten, wenn man diese Schlappe durch Schuld und Unbesonnenheit des Legaten erlitten habe, so müsse man sie, wie ich betonte, mit umso größerem Gleichmut hinnehmen, weil durch die Güte der unsterblichen Götter und durch Tapferkeit die Scharte ausgewetzt sei und den Feinden nur kurz andauernde Freude und uns selbst kein allzu langer Schmerz bleibe. 53. Eckige Klammer zu. Inzwischen drang mit unglaublicher Schnelligkeit das Gerücht von meinem Sieg durchs Land der Remer, so dass, obwohl Labienus von Ciceros Lager rund 60 Meilen entfernt war und ich erst nach der 9. Tagesstunde dorthin gekommen war, schon vor Mitternacht vor den Lagertoren sich ein Geschrei vernehmen ließ, durch das der Sieg angezeigt und der Glückwunsch der Reiner Labienus dargebracht werden sollte. Als das Gerücht zu den Treverern gedrungen war, flüchtete Indutiomarus, der tags darauf das Lager des Labienus zu stürmen beabsichtigt hatte, während der Nacht und führte seine Truppen ins Gebiet der Treverer zurück. Ich schickte Fabius mit seiner Legion wieder ins Winterlager und beschloss, selbst mit den 3 Legionen in 3 Lagern in der Umgebung von Samarobriva zu überwintern und, weil so gefährliche Aufstände in Gallien ausgebrochen waren, den ganzen Winter persönlich beim Heere zu bleiben. Denn da die Niederlage und der Tod des Sabinus ruchbar geworden waren, dachten fast alle Stämme Galliens nur an Krieg, schickten Boten und Gesandtschaften überall hin, erkundeten, welche Pläne die übrigen fassten. Und wo der Krieg beginnen sollte, und hielten an versteckten Orten nächtliche Zusammenkünfte ab. Und es verging für mich fast keine Stunde im ganzen Winter ohne Aufregung und ohne irgendeine Nachricht über Pläne und Erhebung der Gallier. Unter anderem erhielt ich von Lucius Roscius, dem ich das Kommando über die 13. Legion gegeben hatte, die Meldung, dass große Truppenmassen der gallischen Stämme, welche Arimorica heißen, zu seiner Bestürmung angerückt und nur noch 8 Meilen von seinem Winterlager entfernt gewesen, aber auf die Kunde von meinem Sieg abgerückt sein, in einer Weise, dass ihr Abzug einer Flucht glich. 54. Eckige Klammer zu. Ich berief ihn, dass die Fürsten eines jeden Stammes zu mir und hielt bald durch Einschüchterung, ich wisse, wie ich zu verstehen gab, was geschehe, Bindestrich, bald durch Zuspruch einen großen Teil Galliens in Gehorsam. Dennoch versuchten gemäß einem Staatsbeschluss die Senonen, ein besonders starker und angesehener gallischer Stamm, den von mir bei ihnen eingesetzten König Cavarinus zu ermorden, dessen Bruder Moritasgus dieses Amt vor meiner Ankunft in Gallien wie früher seine Vorfahren bekleidet hatte. Da aber Cavarinus das vorausgeahnt und sich geflüchtet hatte, verfolgten sie ihn bis an die Landesgrenze und vertrieben ihn aus der Heimat. Als sie zu mir zu ihrer Rechtfertigung Gesandte schickten und ich befahl, dass ihr ganzer Senat sich bei mir einfinde, verweigerten sie den Gehorsam. Solch großen Einfluss übte bei den Barbaren die Tatsache aus, dass sich einige Fürsten fanden, die mit den Feindseligkeiten den Anfang machten, und führte bei allen einen solchen Gesinnungswechsel herbei, dass fast kein Stamm uns nicht verdächtig war mit Ausnahme der Hedue und Remer. Diese zeichnete ich in ganz besonderem Maße aus, die einen aufgrund ihrer alten, ununterbrochenen Treue gegen unser Volk, die anderen wegen ihrer jüngsten Verdienste im gallischen Kriege. Ich finde die Unzuverlässigkeit auch nicht so sehr verwunderlich. Neben mehreren Gründen ganz besonders deswegen, weil die, die infolge ihres Kriegsruhmes bei allen Völkern etwas galten, darüber aufs Äußerste erbittert waren, so viel von dieser öffentlichen Geltung eingebüßt zu haben, dass sie sogar unserer Herrschaft sich beugen mussten. 55. Eckige Klammer zu. Die Trevierer aber und Indutirumarus ließen in diesem Winter keinen Tag vergehen, ohne über den Rhein Gesandte zu schicken, dort die Stämme aufzuwiegeln, Geld zu versprechen und zu behaupten, dass nach der Vernichtung eines großen Teiles des römischen Heeres nur noch ein bedeutend kleinerer übrig bleibe. Es konnte aber kein Stamm der Germanen dazu gebracht werden, den Rhein zu überschreiten. Sie hatten es, wie sie behaupteten, zweimal versucht, im Ariovistkriege und beim Übergang der Tencterer. Sie wollten nicht noch einmal das Glück auf die Probe stellen. In dieser Hoffnung getäuscht, begann Indutirumarus nichtsdestoweniger Truppen aufzubieten, sie einzuüben, von den Nachbarn Pferde zu beschaffen und verbannte und verurteilte in ganz Gallien unter großen Belohnungen an sich zu locken. Und er hatte sich hierdurch in Gallien bereits so großes Ansehen verschafft, dass von allen Seiten bei ihm Gesandtschaften zusammenströmten und im Namen des Staates und in ihrem eigenen um sein Wohlwollen und seine Freundschaft baten. 56. Eckige Klammer zu. So wie er sah, dass man aus freien Stücken zu ihm kam, dass einerseits die Senonen und Carnuten infolge ihres schlechten Gewissens aufsässig wurden, andererseits die Nervier und Aduatuker zum Kriege gegen uns rüsteten, dass ihm keine freiwilligen Truppen fehlen würden, wenn er aus seinem Lande auszurücken beginne, berief er einen bewaffneten Landtag. Das bedeutete nach gallischer Sitte den Kriegsbeginn. Zu diesem Landtag pflegten sich gemäß gemeinsamem Gesetz alle wehrfähigen Männer in Waffen einzufinden. Wer als letzter erschien, wurde angesichts der Menge aufs qualvollste hingerichtet. Auf diesem Landtag erklärte Indutirumarus das Haupt der anderen Partei, seinen Schwiegersohn Zingtor X, der, wie oben erwähnt wurde, sich mir freiwillig unterworfen und mich nicht verlassen hatte, zum Staatsfeind und zog sein Vermögen ein. Hierauf verkündete er öffentlich, dass er von den Senonen, Carnuten und mehreren anderen gallischen Stämmen zur Hilfe gerufen sei. Dorthin werde er durch das Gebiet der Remer ziehen, ihr Land verwüsten und vorher noch das Lager des Labienus bestürmen. Er traf seine Anordnungen. 57. Eckige Klammer zu. Der Labienus sich in seinem durch natürliche Beschaffenheit und durch Schanzarbeit stark befestigten Lager hielt, fürchtete er nicht die geringste Gefahr für sich und seine Legion. Er war nur darauf bedacht, keine Gelegenheit zu einem Handstreich vorübergehen zu lassen. Als er von Zingtor X und seinen Verwandten von der im Landtag gehaltenen Rede des Indutirumarus erfuhr, schickte er Boten zu den Nachbarstaaten, berief überall Reiter ein und bestimmte einen Termin für ihr Eintreffen. Inzwischen streifte fast täglich Indutirumarus mit der ganzen Reiterei vor dem Lager umher, bald um die Lage des Lagers zu erkunden, bald um Beeden zu führen oder einzuschüchtern. Meist schleuderten alle Reiter ihre Speere ins Lager. Labienus hielt seine Leute innerhalb der Verschanzung und suchte die Feinde auf alle mögliche Weise in dem Glauben zu bestärken, er habe Furcht. 58. Eckige Klammer zu. Als Indutirumarus mit von Tag zu Tag steigender Geringschätzung ans Lager heranrückte, ließ Labienus in ein und derselben Nacht die Reiter aller Nachbarstaaten, die er hatte herbeiholen lassen, herein und hielt mit Hilfe von Wachtposten alle seine Leute mit solcher Vorsicht im Lager. Dass dies unmöglich verraten werden und den Treverern hinterbracht werden konnte. Inzwischen rückte seiner täglichen Gewohnheit gemäß Indutiomarus ans Lager heran und brachte dort einen großen Teil des Tages zu. Seine Reiter schleuderten ihre Geschosse und forderten mit vielen Schimpfworten unsere Soldaten zum Kampfe. Ohne dass diese antworteten, zogen die Feinde, so wie es ihnen passte, gegen Abend aufgelöst und vereinzelt ab. Plötzlich schickte Labienus aus zwei Toren alle Reiter vor. Er gab den strengen Befehl, wenn die Feinde verscheucht und in die Flucht geschlagen seien, dass dies kommen würde, wie es dann wirklich kam, sah er voraus, ganz allein den Indutiomarus zu ergreifen. Niemand sollte irgendjemanden eher verwunden, als bis er jenen tot gesehen habe. Er wollte nicht, dass dieser durch die Verzögerung bei der Verfolgung der übrigen einen Vorsprung gewänne und entkäme. Für die, die ihn töteten, setzte er hohe Belohnungen aus. Die Kohorten schickte er den Reitern zur Unterstützung. Das Glück begünstigte seinen Plan. Da nämlich alle den einen suchten, wurde Indutirumarus gerade noch in der Furt des Flusses eingeholt und niedergemacht. Sein Kopf wurde ins Lager gebracht. Die Reiter kamen danach zurück, verfolgten und töteten, wen sie konnten. Auf die Nachricht hiervon zogen alle herbeigeeilten Truppen der Ebronen und Navier ab. Schon kurz danach hatte ich ziemliche Ruhe in Gallien. Ende des 5. Buches.